1. Das Wort des Herrn erging Ernüten Ming mit der folgenden Botschaft. 2. Menschensen, Richter dem Fürsten von Tyrus aus, das Gott, der Herr, sein Urteil spricht, weil du so hochmütig geworden bist und behauptest, ein Gott zu sein, der auf einem gottlichen Thron im Meer sitzt, obwohl du nur ein Mensch bist, wirst du bestraft. 3. Du holst dich zwar für weiser als Daniel und glaubst, dass dir kein Geheimnis verborgen bleibt. 4. Durch dein Geschick und dein Einsicht hast du großen Reichtum erworben und dein Schatzkammern mit Gold und Silber gefüllt. 5. Dein geschäftliches Talent hat deinen Wohlstand so sehr vermehrt, dass du aufgrund dieses Erfolges überheblich geworden bist. 6. Deshalb erklärt Gott, der Herr, die du dich selbst für so weiser wie einen Gott holst. 7. Wird ich fremde, grausame Volke gegen dich aufbieten, die ihr Schwerte gegen dein gerühmt Weisheit sehen und deinen Glanz in Tweihen werden. 8. Sie werden dich in den Abgrund stossen, so dass du mitten im Meer einen gewaltsamen Tod sterben wirst. 9. Wirst du dann angesichts deiner Morde immer noch behaupten, ein Gott zu sein, obwohl du in ihrer Gewalt nur ein sterblicher Mensch bist? 10. Du wirst durch die Hand von Fremden sterben wie jemand, der von Gott verstoßen wird, denn ich, der Herr, habe dies so beschlossen. 11. Wieder empfing ich ein Botschaft vom Herrn, die folgendermaßen lautet. 12. Menschensohn, stimm ein Klageleid über den König von Tyrus und sage ihm, so spricht Gott, der Herr, du warst einst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und von makelloser Schönheit. 13. Du lebtest in Eden, dem Garten Gottes, und warst mit kostbarsten Edelsteinen wie Karneol, Topaz und Saphir geschmückt, die bereitsam Tag deiner erschaffen kunstvoll in Gold gefasst worden. 14. Ich hat dich als einen schützenden Cherub eingesetzt, du hieltest dich auf dem heiligen Berg Gottes auf und bewegtest dich inmitten von Führigen Steinen. 15. Dein Lebenswandel war to Delos von dem Tagen, und dem du erschaffen wurdest, bis schließlich unrecht bei dir gefunden word. 16. Durch dein umfangreichen Handelsgeschäfte fulte sich dein inneres mit Gewalt, und du hast dich versündigt, deshalb wirst du ich dich vom Berg Gottes und entfernte dich aus dem Kreis der Führigen Steine. 17. Dein Herz wird wegen deiner Schönheit stolz, und du hast deine Weisheit zugunsten deines Glanzes missbraucht, darum störst ich dich zu Boden und stellte dich vor anderen Königen bloß. 18. Durch deine zahlreichen Verfüllungen und deinen unerlichen Handelst du dein Heiligtümer in Tweet, deshalb ließ ich ein Führer aus deiner mit ausbrechen, das dich vor den Augen aller Zuschauer zu Osche verbrannte. 19. Alvolka, die dich kannten, sind nun entsetzt über dein Schicksal, du bist zu einem Bild des Schreckens geworden und wirst für immer verschwunden sein. 20. Danach erging das Wort des Herrn Ernüten mich. 21. Menschensohn, richte deinen Blick gegen die Stadt Sidon und verkündige mein prophetisch Botschaft. 22. Sprich, so sagt Gott, der Herr, ich werd gegen dich vorgehen. Sidon, mein Herrlichkeit und dir zu offenbaren, man wird erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mein Urteil und dir vollstreck. 23. Ich wird Krankheiten und Gewalt über den Strassen bringen, so dass viel Menschen durch das Schwert fallen werden, damit jeder erkennt, dass ich der Herr bin. 24. Für das Volk Israel wird es dann kein bosartigen Nachbarn mehr geben. Die sie dornen oder stacheln verletzen und sie werden begreifen, dass ich Gott, der Herr, bin. 25. Gott, der Herr, verkündet, wenn ich die Israeliten aus den Landen Zurückhol, in die sie zerstreut werden, wird ich vor den Augen aller Volke mein Heiligkeit in ihnen sagen. 26. Sie werden sicher in dem Land wohnen, das ich meinem Diener Jacob gab, sie werden Hauser bohren und Weinberg anlegen, während ich die Volke bestrafe, die sie verachtet haben.